Das sind unsere Schlagzeilen. Vorerst keine weiteren Flüchtlinge in Nienburg, Erichshagens Orgel renoviert und 15. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Die Aufnahmekapazität der Flüchtlingsunterkunft an der Westlandstraße in Nienburg ist erschöpft. Da weitere Flüchtlinge angekündigt sind, muss eine andere Lösung gefunden werden. Die Erweiterung der Unterkunft braucht Zeit. Daher ist vorerst nicht mit der Ankunft neuer Flüchtlinge in Nienburg zu rechnen. Die Erichshagener Orgel ist frisch renoviert und in wenigen Wochen wieder einsatzbereit. Nach rund 50 Jahren war eine Grundreinigung nötig. Zudem wurden Verschleißteile und auch der Motor erneuert, so Pastor Andreas Iber. Also das ganze Projekt zieht sich jetzt über 2 Jahre hin. Da geht es ja auch um die Finanzierung, die dafür sichergestellt werden muss, mit vielen Aktionen, die die Kirchengemeinde durchgeführt hat, ein Orgelpfeifenlauf und Benefizkonzerte. Die konkreten Arbeiten in der Orgelbauwerkstatt, die haben im Juni in diesem Jahr angefangen und jetzt gerade vor 2 Tagen ist die Orgel in der Kirche wieder aufgestellt worden. In einer Wäscherei am Forstweg in Nienburg ist heute eine Waschmaschine in Brand geraten. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz ging in das Gebäude vor, nahm die Maschine vom Strom und löschte das Feuer. Die Maschine wurde anschließend ausgeräumt und verbrannte Wäsche auf dem Rasen endgültig abgelöscht. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. 15. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Dort trifft am Samstag um 14 Uhr der SC Uchte auf TV Stur. Am Sonntag spielen die restlichen Nienburger Kreisteams, mit dabei der SC Maglohe gegen Sudweye. Weiterhin finden gleich 2 Kreisderby statt, das erste in Hoya. Die SG empfängt den Landesberger SV um Trainer Markus Thielka. Interessant wird auch das 2. Derby in Drakenburg. Der abstiegsbedrohte TuS muss gegen den aktuellen Tabellenführer aus Steimke ran. Vieles spricht nicht für Drakenburg, jedoch die Statistik. In Drakenburg konnte Steimke um Trainer Ralf Schüppling und Martin Finze schon seit etlichen Jahren nicht mehr gewinnen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.